Marcia Funebre aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Marcia Funebre. Begrabt die Männer, dass nicht das Getöse des Schlachtgemenges länger sie umschallt, und dass vom Todeskrampf, der sie umkrallt, die Erde ihre starren Glieder löse. O traure, traure, Herz an den Gebeinen der Mannheit, die dem rohen Schwert erlag. 10.000 starben dir an einem Tag, beweine sie, als weintest du um einen. Auf fahlen Äckern stockt in breiten Spuren das frisch vergossene, noch warme Blut. Vergeudet wie ein allzu frühes Gut, verwest die Frucht der Mütter auf den Fluren. Mit Dunkel überziehend ihre Namen sprengt über sie der erzbeschlagene Tross. Dicht, Mann bei Mann, erlöschen Stamm und Spross, und auf verheertem Grund zerfällt ihr Samen. Begrabt die Männer, dass nicht das Getöse des Schlachtgemenges länger sie umschallt, und dass vom Todeskrampf, der sie umkrallt, die Erde ihre starren Glieder löse. Ende von Marcia Funebre.